Als begnadete Faulenzerin bezeichnete sie sich selbst einmal, was so ziemlich das Letzte ist, was anderen eingefallen wäre zu Ruth Drexel, die zeitlebens viel beschäftigt war. Ihre große Popularität verdankte sie einem Millionenpublikum im Fernsehen, künstlerischen Ruhm dagegen verdiente sie sich am Theater. Sicher, Ruth Drexel als Risi Berghammer, Mama von Bulle Otti Fischer von Tölz, das hatte kauzigen Charme, war aber dennoch kaum mehr als Fernsehfolklore. Ruth Drexel selbst freilich hätte nie unterschieden zwischen populärer Unterhaltung und hehrer Kunst. Am Elitären störte sie, dass es ausschließt und dass man das Feine für die Feinen vorbehält. Und das finde ich einen ganz uninteressanten Aspekt, der auch zum Beispiel bei Shakespeare nicht existiert, weil der hat auf den Jahrmärkten gespielt. Womit auch gleich die lästige Frage beantwortet war, was denn das bitteschön sein sollte, Volkstheater? Eine Frage, die Ruth Drexel immer wieder gestellt wurde, solange sie dem Münchner Volkstheater als Intendantin vorstand. Und das waren immerhin fast anderthalb Jahrzehnte. Volkstheater, da gehörte für Ruth Drexel auch Shakespeare dazu. Und da gab es für Ruth Drexel kein Wenn und Aber, das bedeutete Theater für jedermann. Dabei stets bemüht um Wahrhaftigkeit. Ich habe als junges Mädel professionelles Theater gesehen. Das war ein Gastspiel vom Staatstheater in München. Und ich habe das Laientheater gesehen in Trostberg. Und das hat mir immer sehr viel besser gefallen. Weil das, was ich damals von dem großen Theater gesehen habe, das war einfach nicht ehrlich und war aufgeblasen. Und was die Trostberger Laien gemacht haben, das war sehr realistisch und sehr lustig. In ihren Anfängen an der Münchner Otto-Falkenberg-Schule brachte Ruth Drexel mit ihrer geradlinigen Art einen Großteil der Schauspiellehrer gegen sich auf, so erzählt man, nahm aber eine Minderheit für sich ein, die ihre unsentimentale Spielweise zu schätzen wusste. Ihr Weg führte denn folgerichtig schon bald ans Berliner Ensemble. In der Zeit dort legte sie sich einen lakonischen Ton zu, der immer eine Spur brechtscher Distanz zur Rolle verriet. Hier Ruth Drexel in einer Aufnahme von 1964 in Brechts »Herr Puntila und sein Knecht Matti«. Geehrtes Publikum, der Kampf ist hart, doch lichtet sich bereits die Gegenwart. Nur ist nicht überm Berg, wer noch nicht lacht, drum haben wir ein komisches Spiel gemacht und wiegen wir den Spaß, geehrtes Haus, nicht mit der Apothekerwaage aus, mehr zentnerweise wie Kartoffeln. Weil sich brechtsche Distanz bei Ruth Drexel mit einer Bodenständigkeit verband, die so gar nichts Tümmelndes hatte, wurde sie zur idealen Protagonistin eines kritischen Volkstheaters. An der Berliner Schaubühne, den Münchner Kammerspielen und anderswo half sie Autoren wie Martin Sperr oder Franz Xaver Krötz durchzusetzen und trug zur Wiederentdeckung von deren schriftstellerischen Ahnen Marie-Louise Fleißer und Ödin von Horvath bei. Autoren, denen sie auch treu blieb, als sie sich zunehmend aufs Regieführen verlegte. Immer wieder gelang Ruth Drexel dabei kraftvolles Volkstheater, sinnlich und sinnvoll zugleich. 1994 etwa mit Horvaths Oktoberfeststück »Kasimir und Caroline«, dessen stilisierte Mundartsprache Drexel auf unerhörte Weise zum Klingen brachte. Es hat immer zu tun damit, dass man selbstverständlich versucht, dem Stück auf die Sprünge zu kommen und das Stück verständlich zu machen. Und nicht da nun was reinzubringen, dass das plötzlich als großes Geheimnis auf der Bühne steht, weil das das Einzige ist, was überhaupt noch interessiert, das Geheimnis. Als Chefin der Tiroler Volksschauspiele in Telfs, die sie mitbegründet hatte, setzte Ruth Drexel ihre Theaterarbeit fort. Daneben drehte sie fürs Fernsehen, ermittelte zum Beispiel als Agathe, einer Art bayerischen Miss Marple. In Erinnerung sollte man sie aber besser als Schlachthofwirtin Paula behalten. Denn in Franz Xaver Bogners Serie »Zur Freiheit« spielte sie, später übrigens mit dem Grimme-Preis dekoriert, eine Rolle, die ihrer Persönlichkeit mit am nächsten kam. Ein gestandenes Weibsbild, resolut, ein bisschen ruppig, aber mit dem Herzen am rechten Fleck. Ein Herz, das bis zum Ende für die sogenannten kleinen Leute schlug, die Ruth Drexel am liebsten verkörperte.